sich mit der Truppe auf den Weg gemacht. Um kurz nach 12 beim alten U-Bahn-Schacht wird sich bereit gemacht für die letzte Schlacht. Wir müssen kämpfen, denn das ist unser Revier. Wir müssen kämpfen, wir weichen nicht, wir bleiben hier. Wir müssen kämpfen, bevor wir alles verlieren. Der Anfang ist schon nah, jeder ist auf sich gestellt. Alle gegen alle, bis der Startschuss fällt. Es wird Opfer geben, das ist jedem klar. Doch es wird besser sein, als es vorher war. Als es vorher war. Wir müssen kämpfen, denn das ist unser Revier. Wir müssen kämpfen, wir weichen nicht, wir bleiben hier. Wir müssen kämpfen, bevor wir alles verlieren. We'll be right back.